DDR-Ministerpräsident Modrow wird sich möglicherweise noch heute auf dem Parteitag der PDS in Ost-Berlin zur Frage äußern, ob er die Spitzenkandidatur für die Volkskammerwahlen am 18. März übernehmen will. Ein Parteisprecher sagte am Rande der Konferenz vor Journalisten, Modrow werde wahrscheinlich am Nachmittag zu den mehr als 500 Delegierten sprechen. Es sei zu erwarten, dass der Regierungschef dabei auch zur Spitzenkandidatur Stellung nehmen werde. Ursprünglich war eine Rede Modrows auf der Tagesordnung nicht vorgesehen. Der Ministerpräsident, der am Vormittag mit Verspätung auf dem Parteitag eintraf, war von den Delegierten mit lang anhaltendem Applaus begrüßt worden. Mehrere Redner hatten sich für eine Spitzenkandidatur Modrows ausgesprochen, sowie dessen Verdienste und Anerkennung in der Bevölkerung hervorgehoben. Der Parteitag der ehemaligen SED wird sich außerdem mit einem neuen Programm und einem Statut befassen. Vorstandsmitglied Höpke legte einen Bericht der Programmkommission vor. Darin definiert sich die PDS als eine für all jene Kräfte des Volkes offene sozialistische Partei, die sich für eine Gesellschaft der sozialen Gerechtigkeit und solidarischen menschlichen Beziehungen einsetzten. Ferner sollen die Delegierten ein Wahlprogramm verabschieden. Zum Auftakt der zweitägigen Beratungen hatten sich heute früh die Umbenennung der SED in PDS gebilligt. Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Pöhl, hat die Angst vieler DDR-Bürger um ihre Sparguthaben als völlig unbegründet bezeichnet. In einem Interview mit dem Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagte Pöhl, es sei irrational, dass die Menschen in der DDR jetzt panikartig ihre Konten plünderten. Der Umtauschsatz nach der Währungsumstellung werde auf jeden Fall günstiger sein als der Kurs, den man heute auf dem freien Markt erhalte. Der Bundesbankpräsident wollte sich in dem Interview allerdings nicht auf ein Verhältnis festlegen, zu dem die Ostmark letztlich in D-Mark umgewechselt werden soll. Pöhl plädierte dafür, den Prozess hin zu einer Währungsunion wegen der Stimmung in der DDR so schnell wie möglich zum Abschluss zu bringen. Es sei aber eine Illusion, schon damit in wenigen Wochen zu rechnen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Zu zweitägigen Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten Bush ist Bundeskanzler Kohl am Vormittag in die Vereinigten Staaten geflogen. Auf dem Präsidentenlandsitz Camp David in der Nähe von Washington wollen die beiden Politiker über die Lage in Deutschland, das Ost-West-Verhältnis und die Zukunft des Bündnisses sprechen. Der Kanzler will dabei seine Beurteilung der Situation in der DDR dem US-Präsidenten mitteilen. Vor der Reise Kohls in die USA hat die Bundesregierung versichert, die Gespräche würden weder das Bündnis noch die anderen am Friedensprozess beteiligten Mächte im Voraus festlegen. Bundesinnenminister Schäuble soll nach Informationen der Zeitung Bild am Sonntag eine endgültige Bestätigung der polnischen Westgrenze nach der Vereinigung beider deutscher Staaten angekündigt haben. Das Blatt berichtet weiter, der CDU-Politiker habe nach seinen jüngsten Gesprächen in den USA ein entsprechendes Fernschreiben an das Auswärtige Amt in Bonn gesandt. Darin heiße es, auch eine Grundgesetzänderung sei in diesem Zusammenhang denkbar. Die Verfassung könnte nach einem Beitritt der DDR oder ihrer Länder dahingehend geändert werden, dass es künftig keine weiteren Beitrittsmöglichkeiten mehr geben solle. Bild am Sonntag zitiert Schäuble außerdem mit den Worten, dass es hinsichtlich der polnischen Westgrenze eine absolute und unmissverständliche Klarstellung geben werde. Innenpolitisch sehe er keine Probleme. Auch die Vertriebenen würden sich mit dem endgültigen Verlust der deutschen Ostgebiete abfinden. Bundesaußenminister Genscher hat versichert, dass der Prozess der deutschen Einigung in die Konsultationen der Europäischen Gemeinschaft und des westlichen Bündnisses eingebettet bleibt. Die Bundesregierung wolle die deutsche Einheit als Beitrag zur europäischen Stabilität, betonte Genscher in einer heute in Bonn verbreiteten Erklärung. Auch der EG-Sondergipfel Ende April in Dublin diene diesem Ziel. Genscher bekräftigte seine Forderung nach einer KSZE-Gipfelkonferenz noch in diesem Jahr. Wem gehört die deutsche Frage? Vor ein paar Monaten noch, in seiner jüngsten Rede zur Lage der Nation, hatte Kanzler Kohl noch die weise staatsmännische Antwort gegeben mit dem Satz, die Lösung der deutschen Frage geht nicht allein die Deutschen an. Aber das, so scheint es, liegt eine Ewigkeit zurück, obwohl es bloß im November war. Dann kam der Fall der Berliner Mauer. Dann kam die Woge der Menschen, welche über die einstige deutsch-deutsche Grenze hinwegspülte. Schließlich die euphorische Vorstellung, dass nun alles möglich sei. Dass nun als schierer Kleinmut zu gelten habe, was gestern noch der Weisheit letzter Schluss war. Jedenfalls lassen die forschen Töne aufhorchen, die neuerdings aus Bonn zu hören sind. Jahrzehntelang hatte es im Katechismus deutscher Außenpolitik geheißen, dass der Schlüssel zur deutschen Einheit in Moskau läge. Glaubt man aber dem nicht gerade niedrig platzierten Kanzlerberater Horst Teltschik, dann ist jener Schlüssel inzwischen aus dem Kreml verschwunden. Wer hat ihn? Oton Teltschik, der Bundeskanzler hat den Schlüssel abgeholt. Er ist jetzt in Bonn. Aber nicht genug damit. Nicht nur habe sich der Kanzler sozusagen als Speditionsunternehmen von europäischen Dimensionen hervorgetan und den Schlüssel zur deutschen Frage von Moskau nach Bonn transportiert, auch habe er, so Teltschik, nun auch noch alle Fäden in der Hand. Bescheiden, wie die Bonner nun einmal sind, hat der Kanzlerberater als Zeugen dieser monumentalen Umwälzung keinen geringeren als den französischen Staatspräsidenten Mitterrand zitiert, ob der nun will oder nicht. Dieser nämlich, habe Kohl gesagt, wiederum Oton Teltschik, Helmut, du bist jetzt der Mann in Europa, der die Fäden in der Hand hält. Der Kanzler als Spediteur und Fadenzieher. Man kann ihm und seinem stets plauderwilligen Berater nur wünschen, dass sie weder unter der Last zusammenbrechen, noch heillos in all den Fäden verstrickt werden, die nun angeblich in Bonn zusammenlaufen. So oder so ist der Fall nicht weit, der bekanntlich auf den Hochmut folgt. Dass die Bonner, die nun tatsächlich im Zentrum der europäischen Politik stehen, über die Widrigkeiten der Wieder- oder Neuvereinigung straucheln, kann ihnen niemand wünschen. Sie haben sich ohnehin schon sehr weit vorgewagt mit der Devise, dass niemand den Zug der deutschen Einheit stoppen könne. Aber wie Günter Grass zu Recht angemerkt hat, Züge, die niemand mehr aufhalten kann, sind logischerweise auch Züge, die schnurstracks auf ein Eisenbahnunglück zufahren. Davor würden einen dann weder aus Moskau abgeholte Schlüssel noch die angeblich von Mitterrand zugewiesenen Fäden retten. Fäden halten ohnehin keine Züge auf. Die deutsche Teilung, die 4 Jahrzehnte auf dem Boden eines geteilten Europas gewachsen ist, lässt sich nicht im Eilzugtempo bewältigen. Auch sollte man das anscheinende Wohlwollen der Verbündeten und Nachbarn nicht mit einem Blankoscheck verwechseln, denn die deutsche Frage gehört tatsächlich nicht allein den Deutschen. Es ist ja nicht nur, dass die Deutschen die volkreichste Nation in Europa sind und zudem noch eine wirtschaftliche Supermacht. Der Fluch der Geografie hat sie in die Mitte des europäischen Kräftegleichgewichts verschlagen. Und da hat alles, was die Deutschen tun oder lassen, enorme Auswirkungen auf den Rest. Wer dann wähnt, dass die Deutschen alle Schlüssel und Fäden in der Hand halten, der vergisst, dass Wohlwollen sehr schnell in Misstrauen umschlagen könnte und mehr. 40 Jahre lang hat die Bundesrepublik Vertrauen und Freunde gewinnen können, was die Weimarer Republik und das Bismarckreich nie auf der Habenseite buchen konnten. Die hochmütigen Töne, die neuerdings aus Bonn kommen, sie klingen doppelt falsch. Sie verraten Unsicherheit und mangelndes Gespür für die Realität. Richtiger war's, was der Kanzler im November zu Protokoll gab. Die Lösung der deutschen Frage geht nicht allein die Deutschen an. Für stark überhöht hält Wolfgang Röller, der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken, jene 2 oder gar 3-stelligen Milliardensummen, die als Kapitalbedarf für die Sanierung der DDR in der Öffentlichkeit genannt werden. Die Börse scherte sich freilich in dieser Woche wenig um solche Mahnungen zur Besonnenheit. Die Angst vor einer deutlich höheren Verschuldung Bonds zur Finanzierung der deutschen Einheit ließ die Kurse der Staatsanleihen purzeln und die Zinsen steigen, obwohl unsere Wirtschaftslage besser ist denn je. Der Preis der Einheit verunsichert die internationalen Investoren, bevor er überhaupt bekannt ist. Es kommentiert Dieter Piel. Die Euphorie über den Prozess der deutschen Einigung hat nachgelassen im östlichen wie im westlichen deutschen Teilstaat schneller, als man es nach den in 40 Jahren gehaltenen Sonntagsreden über Einigkeit und Recht und Freiheit erwarten konnte. Das Wort ergreifen stattdessen immer häufiger die Rechner, die nachzuzählen beginnen, was die deutsche Einheit insgesamt kosten könnte. Diese Rechnereien gestalten sich voller Widersprüche, was durchaus noch verständlich ist, aber sie verlaufen mitunter auch so kleinkariert, wie dies möglicherweise in keinem anderen Volk auf diesem Globus der Fall wäre. Da denkt etwa Bundesarbeitsminister Norbert Blüm über den Verzicht auf geplante Steuersenkungen nach, weil dieses Geld für die Kosten der Vereinigung gebraucht werde, doch anschließend dementiert er sich gleich selbst, weil ihn die Kritik aus anderen Parteien denn doch zu sehr erschreckt hat. Der Bundesfinanzminister mag sich über Lasten und Kosten so genau nicht äußern, doch der baden-württembergische Landesverband der FDP plädiert für eine einprozentige Erhöhung der Mehrwertsteuer. Das wären 10 Milliarden Mark Hilfe für die DDR. Die Diskussion über den Preis der deutschen Einheit bewegt sich auf dürftigem Niveau. Dafür gibt es sicherlich Gründe, vor allem den, dass für die Parteien in der Bundesrepublik längst der Wahlkampf für die Bundestagswahl am 2. Dezember begonnen hat. Da wagen nur wenige Politiker ein klares Wort, denn sie wissen, dass die Bundesbürger zwar in ganz überwältigender Mehrheit für die Einheit sind, dafür aber möglichst wenig bezahlen wollen. Tatsächlich aber gibt es einen Preis und es gibt auch schon erste Anzeichen dafür, dass dieser Preis ziemlich hoch sein wird. Denn in der Bundesrepublik sind die Zinsen gestiegen. Wer jetzt eine Hypothek aufnehmen will, muss dafür bereits gut 1% mehr aufwenden als noch vor 2 Wochen. Dieser Zinsanstieg ist Ausdruck von Kostenschätzungen, die bis etwa 1 Billion Mark reichen, was sicherlich zu viel ist, und zum Teil ist er auch Ausdruck von Stimmungen, die durch solche voreiligen Schätzungen überhaupt erst erzeugt werden. Die Folge könnte jedenfalls sein, dass der Neubau von Wohnungen, der ja so wichtig geworden ist wie seit vielen Jahren nicht mehr, die gesteckten Ziele nicht erreichen wird, eben weil er zu teuer wird. Eine erste Rate des Preises für die Einheit werden wir vermutlich schon bald nach der Wahl zur DDR-Volkskammer am 18. März zahlen müssen, wenn sich Bundesrepublik und DDR zu einer Währungsunion zusammenfinden. Denn eine in ganz Deutschland gehandelte D-Mark wird die Schwächen der derzeitigen Ostmark mit ausgleichen müssen. Man wird zum Beispiel die Sparguthaben in der DDR zu einem sehr günstigen Kurs umtauschen müssen. In Bonn spricht man bereits von einem Verhältnis 1:1, weil ein schlechterer, wenn auch marktgerechter Umtauschkurs für die Menschen in der DDR ein zu großes Opfer wäre. Doch vieles andere wird dazukommen. Die Kosten für die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung für die Menschen in der DDR, Straßenbau, Wohnungsbau und Umweltschutz, um die es ja im östlichen deutschen Staat schlecht bestellt ist. Da werden sich schnell riesige Milliardenbeträge anhäufen. Dennoch gibt es keinen Grund zu wirklicher Besorgnis, denn die Investitionen in der DDR werden auch zu Erträgen führen. Und an diesen Erträgen werden alle Deutschen teilhaben in Ost und West. Doch die Bundesregierung sollte diese Zusammenhänge den Bürgern offen darlegen. Manche unbegründete Missstimmung würde dadurch gemildert. Während in Bonn der Karneval die Politik verdrängt, steigen Bonner Politiker in der DDR als Wahlkämpfer in die Bütt. Auf grobe Klötze gehören grobe Keile, lehrte der saarländische Ministerpräsident, stellvertretende SPD-Chef und voraussichtliche Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten Oskar Lafontaine, die DDR-Schwesterpartei auf ihrem Leipziger Parteitag, das kleine Wahlkampf-ABC, und attackierte die Deutschlandpolitik des Bundeskanzlers, der zuvor bei seinem ersten Wahlkampfauftritt in der DDR vor über 100.000 Menschen in Erfurt die Bonner SPD wegen ihrer früheren SED-Kontakte scharf angegriffen hatte. Der Wahlkampfauftakt in der DDR gerät als immer mehr zum Probelauf für das mutmaßliche Duell Kohl-Lafontaine im Bundestagswahlkampf, während die DDR selbst andere Sorgen hat. Ein Kommentar von Dieter Jepsen-Vögel. Falten gehen, so nannte der Volksmund die bisherigen Wahlgänge in der DDR. Tatsächlich standen die fast 100% Ergebnisse stets vorher fest. Die Sitze in der Volkskammer waren bereits zwischen der SED und den Blockparteien verteilt. Morgen in 3 Wochen, am 18. März, wird dies erstmals anders sein. Spät, aber nicht zu spät, hat die Volkskammer das Wahlgesetz verabschiedet. Danach werden die 400 Abgeordneten für die Dauer von 4 Jahren in freier, allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl bestimmt. Also genauso wie die Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Anders als bei Bundestagswahlen allerdings werden die Bürger in der DDR nur eine Stimme haben, die sie für die Liste einer Partei oder eines Parteienbündnisses abgeben können. Und anders als bei Bundestagswahlen müssen die Parteien in der DDR keine Sperrklausel überwinden, um ein Mandat in der Volkskammer zu gewinnen. Schon deshalb ist vorhersehbar, dass das Parlament in Ost-Berlin nach dem 18. März vielstimmiger klingen wird als das in Bonn. Die erste wirklich freie und deshalb spannende Wahl in der DDR hat auch den ersten wirklichen Wahlkampf ausgelöst. Richtig, die Oppositionsparteien und Gruppen am runden Tisch hatten sich gegen Wahlredner aus der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt. Und materielle Hilfe sollte nach einem früheren Gesetzentwurf gar verboten werden. Der Appell blieb ungehört und das Verbot wirtschaftlicher Unterstützung aus einem anderen Staat gilt erst im nächsten Jahr, nicht also für die bevorstehende Wahl. Freie Bahn also für Lastwagen voller Wahlkampfhilfen von West nach Ost, gleichsam Entwicklungshilfe in Demokratie. Wie es bei der Entwicklungshilfe zu sein pflegt, ist sie an Bedingungen geknüpft. So haben die Bonner Parteien entweder bei der Gründung, der Neugründung oder der Neuformierung der Parteien in der DDR Geburtshilfe geleistet und kräftig mitgeholfen, unterschiedliche Gruppierungen zu Wahlbündnissen zusammenzuschweißen, damit die Hilfe auch wirksam werden kann. Die Bonner Parteien können nun so richtig zeigen, wie Wahlkampf in einer Demokratie aussieht. Spitzenpolitiker von CDU, CSU, SPD und FDP, nur die Grünen halten sich hier zurück, reisen durchs Land. Zwischen Mecklenburg und Thüringen sprechen sie auf riesigen Plätzen und in kleinen Gaststätten, um ihre Partnerparteien zu unterstützen. Ja, so leidenschaftlich haben sie sich lange nicht mehr in einen Wahlkampf gestürzt. Denn es geht zwar vor allem um ein gutes Ergebnis ihrer jeweiligen Parteifreunde in der DDR, aber auch um die Wähler in der Bundesrepublik bei den bevorstehenden Wahlen zu den Landtagen und zum Deutschen Bundestag Ende des Jahres. Und wer die Sympathien und später die Stimmen der Bürger hier gewinnen will, muss auf die Plätze nach Halle und Erfurt. Dort stehen die Kameras und die Mikrofone. Die Parteien, vor allem die SPD und die Parteienbündnisse wie die Konservative Allianz für Deutschland und der Bund der Freien Demokraten, sind für Hilfe, vor allem für Rednerhilfe, dankbar. Denn ihre eigenen Spitzenpolitiker sind dem Publikum längst nicht so bekannt wie der Bundeskanzler, der Bonner Oppositionsführer oder der Bundesaußenminister. Von ihrer Sogwirkung auf die Massen hoffen sie zu profitieren. Im wahrsten Sinne des Wortes arm dran sind jene Gruppierungen, die auf sich allein gestellt, ohne Hilfe vom reichen Nachbarn Wahlkampf machen müssen. Zu einem Wahlkampf gehören heftige Attacken auf den politischen Gegner. Doch wer ist der Gegner? Einen gibt es, der alle anderen Parteien eint, die PDS, die frühere SED. Nichts trifft die anderen jeweiligen Gegner so sehr wie der Vorwurf, sie hätten früher mit der SED paktiert. Da wird den Sozialdemokraten vorgehalten, sie würden von ehemaligen SED-Mitgliedern unterwandert, beziehungsweise die SPD West habe enge Kontakte mit der SED gepflegt. Und da sehen sich die CDU Ost und die Liberaldemokraten an ihre Vergangenheit als Blockpartei erinnert. So bestimmt auf der einen Seite die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit den Wahlkampf. Für die Menschen wichtiger sind jedoch die Antworten, die die Parteien auf ihre wirklichen Existenzsorgen geben. Bei allen ist die Unsicherheit über die Zukunftsfragen groß. Und sie alle wissen, dass sie nach dem Wahltag zusammenarbeiten müssen. Die Wahlkämpfer, vor allem jene aus der Bundesrepublik, tragen deshalb eine große Verantwortung dafür, dass nicht vor dem 18. März die Chancen der Zusammenarbeit am Tag danach verschüttet werden. Und hier die Meldungen im Einzelnen. Der ehemalige Bundeskanzler Brandt ist auch zum Ehrenvorsitzenden der DDR-Sozialdemokraten gewählt worden. Unter minutenlangen stehenden Ovationen beriefen die mehr als 500 Delegierten des Parteitags der Ost-SPD in Leipzig am Nachmittag den 76 Jahre alten Friedensnobelpreisträger in dieses Amt. Brandt ist bereits seit Juli 1985 Ehrenvorsitzender der Bundesdeutschen Sozialdemokraten. Der stellvertretende Vorsitzende der DDR-SPD Meckel würdigte den früheren Bundeskanzler als einen großen deutschen und wahren Internationalisten. Brandt stehe für jenes Deutschland, das sich Hitler und dem Nationalsozialismus nicht unterworfen habe. Der Sozialdemokrat habe sich später als erster und von vielen angefeindet dafür eingesetzt, die Mauer durchlässiger zu machen. Brandt selbst rief auf dem Parteitag zur Behutsamkeit bei der Verwirklichung der deutschen Einheit auf. Der Zug rolle, sagte der SPD-Ehrenvorsitzende. Jetzt komme es darauf an, dass niemand unter die Räder gerate. Dies zu verhindern sei wichtiger als der Komfort derjenigen, die erster Klasse führen. Brandt plädierte außerdem dafür, dass ein vereintes Deutschland eine neue Verfassung erhalten solle. Diese müsse durch das Volk bestätigt werden. Die neue Verfassung werde aber viel aus dem Grundgesetz übernehmen können, mit dem man in der Bundesrepublik nicht schlecht gefahren sei. Der ehemalige Bundeskanzler warnte außerdem vor Gebietsansprüchen, die ein geeintes Deutschland an seine Nachbarn stellen könnte. Es führe kein Weg mehr zurück zum Reich und zu den Grenzen von 1937. Am Vormittag hatten die Delegierten in Leipzig mit der Wahl weiterer stellvertretender Parteivorsitzender die Führungsspitze der DDR-Sozialdemokraten vervollständigt. Neben Parteichef Böhme amtieren künftig Angelika Barbe, Markus Meckel und Karl August Camilli als Stellvertreter. Die deutschlandpolitische Rede des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Lafontaine auf dem Parteitag der DDR-Sozialdemokraten in Leipzig hat heftige Kritik ausgelöst. CSU-Generalsekretär Huber erklärte heute in München, Lafontaine wolle die Deutschen um ihr Selbstbestimmungsrecht bringen. Der saarländische Ministerpräsident schüre die Ängste der Menschen in der DDR und lasse den Übersiedlerstrom damit weiter anschwellen. Kanzleramtsminister Seiters warf Lafontaine in einem Interview der Zeitung Welt am Sonntag vor, er sei ohne jede deutschlandpolitische Konzeption und habe das Sonder in der SPD noch verstärkt. Zugleich hielt der CDU-Politiker dem saarländischen Regierungschef vor, in Sachen DDR der, so wörtlich, größte Geizhals zu sein. Der Vorsitzende der Ost-CDU, de Maizière, sagte ebenfalls gegenüber Welt am Sonntag, Lafontaine mache auf schäbige Weise mit Angst- und Neidkomplexen Wahlkampf in der DDR. Der Parteichef des demokratischen Aufbruchs Schnur sprach von einer Politik der Herzlosigkeit, die der designierte Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten verfolge. Bundesarbeitsminister Blüm meinte in Bonn, Lafontaine mache die Hoffnung der DDR-Bürger auf Freiheit, Einheit und Wohlstand madig und verschweige die Chancen der Vereinigung. Die Generalstaatsanwaltschaft der DDR beschuldigt den ehemaligen Staats- und Parteichef Honecker, systematisch erhebliche finanzielle und materielle Mittel des Staates vergeudet zu haben. Das wird vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Nach seinen Informationen geht aus dem Antrag auf Haftbefehl gegen Honecker hervor, dass dieser allein im vorigen Jahr 75 Millionen D-Mark auf ein nur ihm zugängliches Konto bei der Deutschen Handelsbank in Ost-Berlin überwiesen hat. Das Geld hatte die Bundesregierung für den Freikauf von politischen Häftlingen gezahlt. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. In der litauischen Sowjetrepublik, die im Dezember als erste ein Mehrparteiensystem erlaubt hat, finden heute Wahlen für ein neues Landesparlament statt. In den meisten der 141 Wahlkreise gibt es drei oder mehr Bewerber um das Mandat. Die meisten Kandidaten kommen von der eigenständigen Kommunistischen Partei Litauens und von der Perestroika-Bewegung Sąjūdis. Beide verfolgen das Ziel einer unabhängigen litauischen Republik. Die alte KP hat nur für etwa die Hälfte der Wahlkreise Bewerber aufgestellt. Ihre Anhänger finden sich vor allem unter den 300.000 in Litauen lebenden Russen. In Rumänien kann künftig die Armee gegen Demonstranten eingesetzt werden. Der provisorische Rat der Nationalen Einheit verabschiedete gestern in Bukarest nach heftiger Debatte ein neues Sicherheitsgesetz, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Innen- und Verteidigungsministerium vorsieht. Wie Vizepräsident Campianu mitteilte, soll insbesondere die Sicherheit öffentlicher Einrichtungen und der Parteigebäude gewährleistet werden. Für das Eindringen wurden Haftstrafen bis zu 3 Jahren Gefängnis festgelegt. Bei Gewaltanwendung drohen bis zu 7 Jahre Haft. Nach Ansicht der Opposition öffnet das neue Gesetz der Willkür Tür und Tor. Die Übergangsführung habe damit ein Mittel zur Einschränkung des Demonstrationsrechts geschaffen. Zahlreiche Delegierte kritisierten darüber hinaus, dass sie von der Führung bei der Debatte über die Vorlage überrumpelt worden seien. Die Abgeordneten hätten den Gesetzestext erst wenige Minuten vor der Abstimmung erhalten. Beim Angriff eines Schnellbootes auf ein zyprisches Passagierschiff vor der libanesischen Küste sind heute früh 2 Menschen getötet worden. Mindestens. Südwestfunk-Nachrichten. Vilna. Die erste freie Wahl in der Sowjetrepublik Litauen brachte für die Moskau-treuen Kommunisten eine Niederlage. Nach dem heute veröffentlichten Ergebnis hat die Massenbewegung Sajudis, die für mehr Unabhängigkeit Litauens kämpft, mit 72 Sitzen bereits die absolute Mehrheit im obersten Sowjet Litauens. Die von der Moskauer Zentrale abgespaltene Kommunistische Partei Litauens, die ebenfalls für die Selbstbestimmung eintritt, kann für sich 17 Parlamentssitze verbuchen. In 45 Wahlkreisen wird es am 10. März eine Stichwahl geben, weil kein Bewerber die absolute Mehrheit erhielt. Von den Moskau-treuen Kommunisten haben bisher nur 4 Kandidaten einen Sitz im Parlament von Litauen erreicht. Moskau. Weit über 100.000 Menschen sind am Nachmittag in der sowjetischen Hauptstadt zu einer Kundgebung zusammengekommen. Auf einer Länge von über 1 Kilometer stand die Menschenmenge auf dem Gartenring der sowjetischen Metropole. Auf der Kundgebung sprachen Kandidaten für die am 4. März in der Russischen Föderation stattfindenden Wahlen zum obersten Sowjet. Die Russische Föderation ist die größte Unionsrepublik der UdSSR. Die Demonstranten forderten auf transparenten Pluralismus und ein starkes Parlament. Gleichzeitig befürworteten sie die Wahl des früheren Moskauer Parteichefs Jelzin zum Präsidenten der Russischen Föderation. Außerdem lehnte die Menschenmenge den Plan von Staats- und Parteichef Gorbatschow ab, den Präsidenten künftig vom Volkskongress wählen zu lassen. Keine Diktatur Gorbatschows und das Volk wählt den Präsidenten, nicht die Marionetten, hieß es auf Spruchbändern. Leipzig. Der Vorsitzende der bundesdeutschen SPD Vogel hat sich gegen eine Ausdehnung des NATO-Gebietes ausgesprochen. Zugleich mahnte er eine klare Aussage zur polnischen Westgrenze an. In seinem Grußwort vor dem ersten ordentlichen Parteitag der DDR-SPD in Leipzig widersprach Vogel zugleich auch allen Forderungen einer deutschen Neutralität. Die DDR-SPD hat inzwischen einen Zeitplan zur deutschen Einheit verabschiedet. Die Weichen dazu sollen im Wesentlichen noch in diesem Jahr gestellt werden. Dieser Zeitplan gilt auch als Regierungsprogramm der SPD in der DDR. Ost-Berlin. Bei der DDR-Volkskammerwahl am 18. März kandidiert Ministerpräsident Modrow für die PDS, die Nachfolgeorganisation der SED. Mit dieser Entscheidung Modrows wird nach Ansicht von Beobachtern die Wahlchance der PDS deutlich erhöht. Die Übersicht. Mit einem Bekenntnis zur NATO haben US-Präsident Bush und Bundeskanzler Kohl ihre informellen Gespräche in Camp David abgeschlossen. In der DDR trafen Sozialdemokraten, PDS und CDU letzte inhaltliche und personelle Vorbereitungen für die Volkskammerwahl. In Moskau und anderen Städten der Sowjetunion wurde für radikale Reformen demonstriert. Die Meldungen im Einzelnen. Bundeskanzler Kohl und US-Präsident Bush haben ihre deutschlandpolitischen Gespräche in Camp David mit einem Bekenntnis zum Atlantischen Bündnis beendet. Bush unterstrich auf einer Pressekonferenz die gemeinsame Überzeugung, dass Deutschland Vollmitglied der NATO bleiben sollte. Das heutige Gebiet der DDR sollte einen Status bekommen, der die Sicherheitsinteressen der anderen europäischen Länder wie auch der UdSSR berücksichtige. Der US-Präsident betonte die Übereinstimmung mit dem Bundeskanzler, dass die deutsche Vereinigung willkommen sei und nach den Volkskammerwahlen in der DDR mit der Währungsunion begonnen werden sollte. Kohl bezeichnete das Fortbestehen der nordatlantischen Sicherheitsbindungen als lebenswichtig. Die US-Präsenz in Europa müsse aufrechterhalten werden. Mit ausdrücklichem Hinweis auf Polen unterstrich der Kanzler die Notwendigkeit, die berechtigten Sicherheitsinteressen aller Staaten zu wahren. Die Grenzfrage mit Polen sei Sache einer frei gewählten Regierung in der DDR nach der Vereinigung. Auf Zusatzfragen nach der Oder-Neiße-Linie antwortete Kohl, er habe wieder und wieder erklärt, dass niemand die Frage der deutschen Einheit an die Grenzfrage knüpfen wolle. Präsident Bush ergänzte, die USA stünden zur KSZE-Schlussakte von Helsinki mit der Unveränderbarkeit der Grenzen. Die Sozialdemokraten der DDR wollen bei einer Regierungsübernahme schon bald nach den Volkskammerwahlen am 18. März Vertragsverhandlungen mit der Bundesregierung in Bonn über die Vereinigung der beiden Teile Deutschlands aufnehmen. Dies steht in einem Fahrplan zur deutschen Einheit, der heute in Leipzig zum Abschluss des viertägigen Parteitages mit der Verabschiedung eines Wahl- und Regierungsprogramms vorgelegt wurde. Demnach soll ein parlamentarischer Rat zur deutschen Einheit unter Leitung von Willy Brandt gebildet werden, der zum Ehrenvorsitzenden auch der DDR-SPD gewählt wurde. Hauptaufgabe ist die Ausarbeitung eines gesamtdeutschen Grundgesetzes, über das in einer Volksabstimmung entschieden werden soll. Als nächsten Schritt stellen sich die DDR-Sozialdemokraten die Wahl zu einem gesamtdeutschen Parlament vor, bei gleichzeitiger Auflösung von Bundestag und Volkskammer. DDR-Ministerpräsident Modrow tritt als Spitzenkandidat der PDS zur Volkskammerwahl an. Er gab seine Entscheidung heute auf dem Parteitag der SED-Nachfolgeorganisation in Ost-Berlin bekannt. Die Delegierten nahmen seine Erklärung mit Beifall auf. Zuvor hatte Modrow darauf hingewiesen, dass sich die PDS konsequent von der Vergangenheit abkehren müsse, um glaubwürdig zu sein. Die DDR ist nach den Worten ihres Umweltministers Dieterich eine ökologische Zeitbombe. Dieterich erklärte der Bild-Zeitung, besonders katastrophal sei der Zustand des Wassers. Ein Fünftel der Vorräte sei inzwischen so verdreckt, dass es nur mit hohem Aufwand als ungenießbares Wasser in der Industrie verwendet werden könne. 80% des restlichen Wassers wiesen so hohe Belastungen auf, dass sie erst nach entsprechender Trinkwasseraufbereitung zugeführt werden könnten. Wenn nicht schnellstens das ganze Abwasserkonzept auf Vordermann gebracht werde, trockne die wasserarme DDR aus. Weiter forderte Dieterich, die Produktion von Aluminium, Carbid und Chlor einzustellen. Auf keinen Fall würden auf Dauer Betriebe aufrechterhalten, die gegen Umweltschutzrichtlinien verstoßen, versicherte der Minister. Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Lindner hält die Ausarbeitung einer neuen Verfassung auf dem Weg zur deutschen Einheit nicht für notwendig. Das Grundgesetz habe sich bewährt. Es genüge eine Anpassung in einzelnen Bestimmungen, sagte Lindner heute in Bonn. Außerdem äußerte er Zweifel, dass die Bürger der DDR die Geduld aufbringen würden, einen langwierigen Verfassungsgebungsprozess mitzutragen. In Moskau und anderen Städten der Sowjetunion haben heute Hunderttausende von Menschen für radikale Reformen demonstriert. Die Kundgebungen verliefen friedlich. In Moskau versammelten sich rund 100.000 Menschen im Gorki-Park. Der Radikalreformer und Volksdeputierte Afanasjew verlas eine Resolution, die die Menge durch Akklamation annahm. Darin werden die Erneuerung demokratischer Strukturen, ein unabhängiges Russland in einer neuen Sowjetföderation, freie Marktwirtschaft und ein runder Tisch gefordert. Und Vereinigungswille war nun ja auch der Anlass der Reise des Bundeskanzlers in die USA, wo er mit Präsident Bush in mehreren Unterredungen in Camp David die Probleme auf dem Weg zu einem deutschen Einheitsstaat erörterte. Mit in der journalistischen Begleitung Helmut Kohls ist unser Bonner Kollege Peter Quay. Hier sein Bericht. Präsident George Bush drängt Bundeskanzler Helmut Kohl, möglichst schnell ein offizielles, klärendes Wort über die polnische Westgrenze, die Oder-Neiße-Grenze zu sagen. So stand es in den amerikanischen Zeitungen, als Kohl gestern zu einem privat gestalteten Besuch bei Bush in dem schon legendären Landhaus Camp David im Bundesstaat Maryland eintraf. Vor allem solle Kohl aufhören, so hieß es in den Medien, aber auch im Weißen Haus, im Ausland, die Unverletzlichkeit der polnischen Grenzen zu betonen, im Inneren der Bundesrepublik aber die Probleme offen zu halten und damit zu verschleiern. Das Polenproblem war nur eines in der aufgewühlten Weltlage nach dem 9. November in der DDR. Aber es stand auch in Camp David im Mittelpunkt. Bush bemüht sich, die eigentlich nur noch taktisch erhebliche Frage Polen zu den Akten zu legen, weil auch er von den Interessenverbänden der Amerikaner mit polnischer Abstammung bedrängt wird. Und das hatte dem Kanzler deutlich gesagt. In Kohls Gepäck lagen alle die Fragen fein säuberlich aufgezeichnet, die geklärt werden müssen, wenn Deutschland vereinigt werden soll, zur Zufriedenheit auch aller Nachbarn, zur Stabilisierung des Weltfriedens, zum Abbau des Ost-West-Gegensatzes in einem europäischen Rahmen. Der Prozess ist durch das Treffen von Ottawa vor wenigen Tagen vorgezeichnet, aber nur grob. Bush und Kohl haben ein paar neue Zeichen angedeutet. Demnach setzen sich nach der schon berühmten Formel 2+4 die Vertreter der beiden deutschen Staaten und der vier ehemaligen alliierten Siegermächte zusammen, um in parallelen Konsultationen alle Fragen anzupacken. Das heißt, ab 18. März, den Wahlen in der DDR, sitzt man zusammen. Nicht aber, so sieht es seit Camp David aus, zuerst die Deutschen und die Alliierten geben dann ihren Segen, sondern parallel. Dass die Polen dabei sitzen, ist sehr unwahrscheinlich. Was die Sechsergruppe oder auch nur eine Fünfergruppe, weil die Deutschen schneller als erwartet vereinigt sein können, dann beschließt, wird anschließend noch auf dem KSZE-Sondergipfel Ende dieses Jahres von den 35 Staaten feierlich zur Kenntnis genommen. Wie soll das wiedervereinigte Deutschland in die Sicherheitsfrage zwischen Ost und West eingebaut werden? Eins stand fest in Maryland: Deutschland bleibt in der NATO. Es darf keinen neutralen Status geben. Diese Diskussion ist praktisch abgeschlossen. Unvorstellbar ist auch, dass Deutschland wegen der ehemaligen DDR in zwei Blöcken Mitglied ist. Wie genau das alles aussehen soll, bei Truppenstationierung der Amerikaner und Sowjets auf deutschem Boden, gehört zu den heikelsten Fragen. Der Genscher Plan gilt als möglicher Weg. NATO-Truppen dürfen nicht auf DDR-Gebiet stehen. Das vor allem nicht, weil sich das sowjetisch-amerikanische Verhältnis stark verbessert hat, wie Bush in Camp David intern herausstellte. Peter Gwey aus Camp David. Nächste Station ist Ost-Berlin. Dort gab es heute ein Erfolgserlebnis für die PDS. Entgegen mancher Erwartungen hat Ministerpräsident Hans Motrow auf dem Parteitag seine Bereitschaft erklärt, zur Volkskammerwahl zu kandidieren. Unser Korrespondent Hans-Jürgen Fink berichtet. Die Entscheidung fiel erst nach Mitternacht und auch dann waren die Meinungsverschiedenheiten in der PDS-Spitze um Motrows Kandidatur nicht ausgeräumt. Drei Gründe führte der Ministerpräsident an, die bei seinen Überlegungen eine Rolle gespielt hätten. Erstens, die PDS müsse unbelastet in ihre politische Zukunft gehen und was er, Motrow, für die Politik der Wende getan habe, reiche nicht aus. Womit er offenkundig auf die gegen ihn in westlichen Medien erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit den Dresdner Oktoberereignissen anspielte. Zweitens, so Motrow, sei er als Ministerpräsident dem Volk und nicht einer Partei verpflichtet. Und nur mit diesem Bekenntnis hätten ihn die Bürger in der DDR, wie auch manche in der Bundesrepublik, akzeptiert. Motrow ist kein Wenderhals, der erst erklärt, er fühlt sich keiner Partei verpflichtet und dann wenige Wochen vor der Wahl davon abgeht, um für die PDS zu wirken. Schließlich, und manchen Delegierten kamen bereits Tränen der Trauer, erklärte Motrow, wer bereits drei Jahrzehnte in der Volkskammer gesessen habe, solle jetzt nicht wiedergewählt werden. Die ganze Rede war darauf angelegt, nicht für die PDS zu kandidieren, als plötzlich im letzten Satz die mit Jubel und Freudentränen gefeierte Wende kam. Ich wollte euch eigentlich bitten, für einen Genossen, der seine Partei nicht verraten hat, und nicht verraten wird, ein Genossen, der Verantwortung übernommen hat, aber jetzt vielleicht auch aus physischen Gründen nicht in das nächste Rennen gehen wollte, während er noch auf einer Strecke ist, um einer größeren Verantwortung bis zur Wahl nachzukommen, Verständnis entgegenzubringen. Nun fordert ihr Verständnis von mir für die Erwartung vieler Bürger in den Wahlgesprächen, die begonnen haben, und erhebt vieltausendfach in der Partei die Erwartung an einer Kandidatur. So bleibt mir wohl nur noch die Möglichkeit, um nicht Hunderttausende, die sich entschlossen haben, eine neue demokratische Linke in unserem Land zu gestalten und für sie Stimmen bei freien und gleichen Wahlen zu gewinnen, mich so zu entscheiden und so zu verhalten, dass ich diese Kandidatur annehme und bemüht bin. Modrus Nein zur Kandidatur wäre ein weiterer Schock für die zur PDS gewendete SED gewesen, deren einziger Hoffnungsträger der Regierungschef ist. Das ihm abgerungene Ja wiederum dürfte seiner Glaubwürdigkeit und Popularität nicht eben förderlich sein. Ein Dilemma, das Modrow bei seiner Entscheidung durchaus gespürt haben mag. Um dem Anschein der wiedergewonnenen Nähe zu seiner Partei zu begegnen, wurde Modrow aus allen Parteifunktionen abberufen und zugleich zum Ehrenvorsitzenden der PDS gewählt. Eine zweifelhafte Ehre, wie viele Beobachter meinten. Der Regierungschef, der sich im Wahlkampf selber nicht engagieren will, wird die PDS-Liste im Bezirk Neubrandenburg anführen, in Ueckermünde, Anklam und Pasewalk. Das sei eine Sache seiner Mentalität, meinte er, dass man in seine Heimat zurück will, wo man geboren ist. Ein Wochenende im Zeichen erwachenden demokratischen Bewusstseins, das hat die Sowjetunion gerade hinter sich gebracht. Das klarste Zeichen dieses neuen Denkens ist freilich nicht der Aufzug der Demonstranten in einigen sowjetischen Städten, darunter mehrere hunderttausend in Moskau. Das wichtigste Zeichen neuen demokratischen Bewusstseins kommt aus Litauen. Dort wurde zum obersten Sowjet gewählt, also zum Parlament der Litauischen Republik. Dort stand zum ersten Male in einer sowjetischen Republik nicht nur Kommunisten zur Wahl, sondern auch nicht-kommunistische Parteien. Und die Tendenz der Wählerentscheidung wurde massiv bestimmt durch die überparteiliche Vereinigung Sajudis, die zum Symbol des litauischen Unabhängigkeitsstrebens geworden ist. Obschon mit dem endgültigen Ergebnis der Wahl vom Freitag kaum vor dem kommenden Mittwoch zu rechnen ist, scheint die Niederlage der Kommunisten festzustehen, kann man von einem Triumph der nicht-kommunistischen Parteien sprechen. 141 Sitze sind im obersten Sowjet Litauens zu besetzen. Die von Sajudis unterstützten Kandidaten der nicht-kommunistischen Parteien können damit schon jetzt mit rund 50% der Sitze rechnen, vermutlich aber mit noch viel mehr, denn für die rund 50 Sitze, wo Nachwahlen erforderlich sind, ist die Chance der Nicht-Kommunisten ebenfalls gewaltig. Die Kommunistische Partei Litauens, die sich von der KPDSU getrennt hat, kann nach dem jetzigen Stand mit 10 Abgeordneten rechnen, jene Kommunistische Partei mit dem Zusatz auf der Basis der KPDSU, also die Moskau-treue Partei, hat bisher 4 sichere Abgeordnetensitze. Die Demonstrationen vom Sonntag, zu denen, wie bereits am 4. Februar der Demokratische Block aufgerufen hatte, zeigen, müssen die sowjetischen Kommunisten praktisch überall um ihre Macht fürchten lassen. Während es bislang nur spärliche Informationen über die Demonstrationen in anderen Städten gab, kommt der Moskauer Demo mit wiederum mehreren hunderttausend Menschen eine symbolische Bedeutung zu. Man muss wohl als Volkes Stimme nehmen, was dort an bewusster und unbewusster Aversion zum Ausdruck kam. Die KPDSU wird praktisch einer Mafia-Organisation gleichgestellt. Sie steht unzähligen Transparenzen zufolge für Totalitarismus, für antidemokratische Macht. In Reden einzelner Sprecher wurde die sowjetische Führung rundweg verbrecherisch genannt. Im Vorfeld zu dieser Demonstration hatte es alarmierende Informationen gegeben oder im alten, üblen Sinne Desinformationen. Der oberste Sowjet hatte sich aufgrund ihm zugespielter Behauptungen zu einem Aufruf entschlossen, indem er vor dem Missbrauch der Demonstration durch verbrecherische Elemente und Provokateure warnte. Und noch 2 Tage vor der Demo veröffentlichten die Zeitungen einen entsprechenden Aufruf des Zentralkomitees. Wenn das Ziel war, die Massen von der Demonstration abzuhalten, dann wurde es verfehlt. Beeindruckend waren die Disziplin und Ruhe der Teilnehmer. Die KPDSU hat diese Menge zu fürchten, die sehr entschlossen ist, Demokratie durchzusetzen, übrigens auch gegen Gorbatschow. In Nicaragua haben die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen begonnen. Internationale Beobachter, die zahlreich angereist sind, rechnen mit einem störungsfreien und fairen Verlauf. Zum Wahlauftakt Hero Bus aus Managua. Keine Wahl in Lateinamerika dürfte jemals so gut überwacht worden sein wie diese jetzt in Nicaragua. 200 Beobachter schickten die Vereinten Nationen raus ins Land, 400 die Organisation amerikanischer Staaten. In den Lokalen, in denen Stimmzettel für einen neuen Präsidenten, das Parlament und die Bürgermeister abgegeben werden, sind außerdem weitere 1200 Beobachter aus den Vereinigten Staaten und Westeuropa angesagt. Zwei, wie es in beiden Lagern heißt, sichere Sieger gibt es bei diesen ersten wahrscheinlich sauberen Wahlen in Nicaragua auch. Die regierende Revolutionsbewegung, die bei einem irregulären Urnengang vor 5 Jahren zum Erdrutschsieger erklärt worden war, tritt bereits seit Tagen als erneuter Triumphator auf, schmiedet Zukunftspläne und verlangt, möglichst schon am kommenden Montag sollten die Vereinigten Staaten mit Verhandlungen zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen beginnen. Sandinistenkandidat Daniel Ortega hat einen Wahlkampf wie ein Rockstar geführt. Alles werde besser in Nicaragua war seine Parole und bei der Abschlusskundgebung der Sandinistischen Befreiungsfront schienen mindestens 300.000 Menschen, ein Zehntel der Bevölkerung, zu unterstreichen, dass man diesem Versprechen glaubt. Die Opposition vereint in der 14 Parteien umfassenden sogenannten Nationalen Oppositionsunion, abgekürzt UNO, vertraut ebenso blind auf einen Sieg. Im Land herrsche nach 10 Jahren Sandinismus Wirtschaftschaos und Elend. Heute bekäme die Revolutionsbewegung eine Quittung für Missregierung. Violeta Chamorro, Verleger, Witwe und Spitzenkandidatin der Opposition, holte sich gestern den Segen des nicaraguanischen Kardinalerzbischofs Miguel Obando y Bravo und erklärte danach, für Nicaragua breche eine Zeit der Versöhnung und des Wiederaufbaus an. Unter ihrer Führung versteht sich. Erste offizielle Wahlresultate, also glaubhafte Hochrechnungen, hat der Nationale Wahlrat für die Morgenstunden Lokalzeit am Montag angekündigt, Nachmittag in Mitteleuropa. Soweit unsere Berichte, abschließen die Kolumne. Ihr Thema sind die Ängste im Ausland vor einem vereinigten Deutschland. Hören Sie Dietrich Schwarzkopf. Angst hat die positive Bedeutung, wach zu rütteln und auf ein Problem aufmerksam zu machen. Sie hat aber auch die entschieden negative Bedeutung, dass sie die Rationalität von Entscheidungen schwächt. Insofern ist sie ein schlechter politischer Ratgeber. Der wirksamste Umgang mit der Angst ist, sich dem angsterzeugenden Problem kühl analytisch zu nähern und sich vor allem Angstmacher sorgfältig darauf anzusehen, wie weit die Erzeugung oder Bestärkung von Angst und die zu ihrer Behebung empfohlenen Lösungen den Interessen der Angstmacher dienen. Das neueste angstmachende Schlagwort ist das von der künftigen Supermacht Deutschland. Die amerikanische Zeitschrift Newsweek widmet ihm eine Titelgeschichte, in der es heißt, das Jahrhundert endet, wie es begann, mit einer deutschen Supermacht auf dem europäischen Kontinent. Den Deutschen wird der Wille zur Supermacht unterstellt. Die Parole »Wir sind wieder wer« wird als Beweis angeführt. Bundeskanzler Kohl wird vorgehalten, er führe sich als ein moderner Bismarck auf. Newsweek räumt ein, dass ein wiedervereinigtes Deutschland keine Supermacht im herkömmlichen Sinne sein werde, weder nach Größe, Bevölkerungszahl noch militärisch. Deutschland habe auch keine weltweiten Verantwortlichkeiten und keine andere globale Mission als die, Geld zu verdienen. Aber in einer Welt mit kriegsverhinderndem Gleichgewicht hänge der Status einer Supermacht mehr von wirtschaftlicher und finanzieller Kraft ab, als von der Rüstung. Das kriegsverhindernde Gleichgewicht, auf dessen Grundlage sich die deutsche Wirtschaft